Samstag, 1. August, 2.13 Uhr nachts, Greenwich, London. So, warte doch, die Tür ist noch auf. Na und? Soll doch die ganze Welt wissen, dass ich heute die erotischste Frau der Welt geheiratet habe. Was sollen denn die Nachbarn von uns denken? Nachbarn? Oh, keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Moment, Harry. Jetzt warte doch, bis wir oben sind. Ja, wieso oben? Das Haus hat 8 Zimmer, die wir einweihen können. Lass uns gleich hier anfangen. Ja? Aber Harry, du Wüstling. Wenn du nur wüsstest, wie wüst. Aufhören, das gibt's nicht. Das soll es ja auch. Aber doch nicht am Hals. Oh, dann muss ich wohl. Das Telefon klingelt. Was für ein messerscharfer Verstand. Bitte, Harry, nicht. Ich muss rangehen. Aber Susan, das ist unsere Hochzeitsnacht. Vielleicht ist es Marge. Hast du nicht gesehen, wie viel Steven getrunken hat, wenn was passiert ist und die beiden... Okay, aber ich gehe. Und du wartest hier, ja? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Das ist doch besser so. Ich bin gleich zurück. Harry Erskine verließ das mit Umzugskartons und zugedeckten Möbeln vollgestellte Wohnzimmer, suchte im Nebenraum, der vielleicht eines Tages sein Arbeitszimmer werden würde, das Telefon und fand es hinter einem Stapel von Büchern auf dem Boden. Ach, das ist... Erskine? Ach. Ja. Ja. Was? Der erfolgreiche Unternehmensberater wurde aschfahl. Was ihm die vertraute Stimme am Telefon erzählte, traf ihn wie ein Vorschlaghammer, bestätigte all seine Befürchtungen, die er bis jetzt so erfolgreich hatte verdrängen können. Wie in Zeitlupe ließ Harry den Hörer aus seiner Hand gleiten, starrte für Sekunden ins Leere und schritt dann langsam zurück ins Wohnzimmer, wo sich seine Gemahlin auf dem mit grauen Leinen überzogenen Esstisch lasziv ausgebreitet hatte. Ah, kommt da der Mann von der Auskunft zurück? Harry? Harry, was ist denn? Wer war das? Das war mein bester Freund. George? Ich dachte, er wäre krank. Ja, das ist er nicht. Aber warum war er dann nicht bei der Hochzeit? Er hatte einen Grund. Einen verdammt guten sogar. Harry, was ist los? George hat mir gerade erzählt, dass er gestern Nacht in einer Kneipe einen gewissen Peter McCurtain getroffen hat. Und dieser Peter McCurtain hat damit geprahlt, dass er dich an deinem letzten Tag als ungebundene Frau in einem kleinen, dreckigen Motel... Stopp! Nicht weiter! Ihr beide... Habt es miteinander getrieben. Harry, bitte, Du hast mich betrogen. Am Tag vor unserer Hochzeit hast du mich betrogen, du verdammtes Miststück. Lass meinen Arm los, du tust mir weh. Los, gib es zu. Jetzt beruhige dich, ich kann dir alles... Du hast mich geschlagen. Jetzt gib es endlich zu. Du hast mich wirklich geschlagen. Raus mit der Sprache, du Flitzchen. Also gut, ja, ich war mit Peter zusammen. Nein! Und es war wunderbar. Hörst du? Es hat Spaß gemacht. Nein! Und ich werde es wieder tun, ja. Ich werde wieder mit ihm schlafen, denn er ist wenigstens ein richtiger Mann. Nein, kein Wort mehr! Und er würde mich nie, niemals schlagen. Susan! Ich will dich nicht mehr sehen! Mit einer Mischung aus Zorn und tiefer Verzweiflung blickte Harry das Gesicht zu einer Grimasse verzerrt seiner Frau nach, wie sie die Treppe in die erste Etage hinaufrannte. Für einen Moment schwanden Harry die Sinne. Er taumelte, stützte sich am Tisch ab. Die Zukunft, die noch vor wenigen Minuten so gesichert, so vielversprechend vor ihm gelegen hatte, war mit einem Schlag zerstört worden. Und plötzlich überkam den sonst so friedliebenden Mann ein nie gekanntes Verlangen nach Vergeltung. Als hätte etwas in seinem Hirn jedes Gefühl, jedes nüchterne Denken ausgeschaltet, drehte sich Harry Erskine um, lief entschlossen zur Küche und öffnete den Karton mit der Aufschrift Bestecke. Seine Finger umklammerten einen länglichen Gegenstand, den er selbst noch vor einigen Tagen sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelt und mit Klebeband gesichert hatte. Er öffnete die Umhüllung und hielt nun ein gut 30 Zentimeter langes Fleischermesser in der Hand. Für einige Sekunden blitzten die Augen in der Dunkelheit hasserfüllt auf. Dann machte er sich auf den Weg zur Treppe. Mach die Tür auf. Nein! Du machst jetzt die Tür auf oder ich trete sie ein. Wenn du das machst, gehe ich morgen sofort zum Anwalt. Für dich gibt es kein Morgen mehr. Ja! Harry, bist du fertig? Stirb, du Hure! Stirb! Ich hab es getan! Susan ist tot! Harry Erskine wurde noch in derselben Nacht verhaftet. Er ließ sich widerstandslos abführen, sagte kein Wort, blickte nur dumpf zu Boden. Auch während der mehrwöchigen Verhandlung blieb er stumm. Die Verteidiger witterten die Chance ihres Lebens, Gutachter und Psychiater wurden bemüht, bescheinigten dem Angeklagten völlige Unzurechnungsfähigkeit. Erskine kam schließlich in eine Heilanstalt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Jahre vergingen. Und irgendwann erinnerte sich kaum noch jemand an das scheußliche Verbrechen. Der Fall geriet in Vergessenheit. Nur für Harry Erskine nicht. Mit unglaublicher Geduld arbeitete er einen Plan aus, um sich an dem Mann zu rächen, der sein Unglück einst so leichtfertig herbeigeführt hatte. Peter McCurtain. Er würde ihn töten. Und zwar auf den Tag genau 25 Jahre später, zu seiner silbernen Hochzeit. Heute. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Montag, 13.10 Uhr, in der Kantine des New Scotland Yard, London. Jane, hier. Hallo, mein Süßer. Iss ruhig weiter, ich hab's nicht eilig. Nein, nein, bin schon fertig. Das Steak hier schmeckt mal wieder wie... Wie? Glaub mir, du willst es nicht wissen. Also wie immer. Genau. Und, was gibt's Neues? Erzähl du erst mal, wie sie aussieht. Wer soll wie aussehen? Na, wer wohl? Die neue Freundin von Will natürlich. Ach, du meinst Karin. Och, jetzt lass dir doch nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen. Die Würmer aus der Nase ziehen, das ist ja fast noch schlimmer als das Essen hier. John? Ist ja gut. Also, sie hat schwarze Haare und sieht gut aus. So präzise wollte ich es gar nicht wissen. Naja, eine sehr weibliche Erscheinung eben. Kaum zu glauben, dass du auf der Polizeischule durch die Prüfungen gekommen bist. Jetzt wird mal nicht ungerecht. Kadett Sinclair, beschreiben Sie bitte diesen Mann. Oh, er hat schwarze Haare und sieht gut aus. Jane, so eine blöde Stimme habe ich nicht. Eine sehr männliche Erscheinung eben. Können wir jetzt bitte das Thema wechseln, ja? Männer. Touché. Aber du bist doch bestimmt nicht nur wegen Wills Freundin hier, oder? Zum Glück nicht. Wir haben eine Einladung. Privat oder beruflich? Eher beruflich. Sagt dir der Name Madame Altari etwas? Die Wahrsagerin? Mhm. Hat die Presse sie nicht vor einigen Jahren als Betrügerin entlarvt? Na, sagen wir so. Eine Gazette hat sich im letzten Sommerloch mit dieser Story über Wasser gehalten. 6 Monate später gab es dann eine Gegendarstellung, nebst Entschuldigung. Kleingedruckt, irgendwo zwischen der Börse und dem Wetter. Und was will die gute Dame jetzt von uns? Eher von dir. Sie rief mich gestern Abend ganz aufgeregt an und erzählte etwas von dem Geist einer ermordeten Frau, der sie kontaktiert habe. Aha. Dieser Geist, John, hat davon gesprochen, dass der Sohn des Lichts ein schreckliches Verbrechen verhindern könnte. Was? Jetzt bist du baff, gelle? Was hat der Geist noch gesagt? Nicht viel. Deshalb wird Madame Altari ihn morgen Abend während einer spiritistischen Sitzung beschwören. Okay, ich bin dabei. Wusste ich's doch. Soll ich dich abholen? Gern. So gegen 7? Abgemacht. Und bring deine Waffen mit. Du weißt, was während einer Seance alles passieren kann. Oh ja, Jane, das weiß ich leider nur zu gut. Montag, 21.22 Uhr, im alten Erskine-Haus, Greenwich, London. So, da wären wir. Ich hätte nicht geglaubt, dass dieser Tag noch kommen wird. Seit 25 Jahren steht das Haus leer. Schon mein Vater hat versucht, es zu verkaufen, aber der Mord, der hier passiert ist, der haftet dem Gebäude an wie alter Fischgeruch. Wo genau ist der Mord passiert, Mr. Fletcher? In der ersten Etage, da oben das Zimmer an der Treppe. Gott, der Irre hat wie wild auf das Mädchen eingestochen. Perfekt. Es geht mich zwar nichts an, Mr. Grimes, aber warum wollten Sie unbedingt dieses Haus kaufen? Es ist ja nicht einmal besonders billig. Geld spielt für mich keine Rolle. Was ich für meine Arbeit brauche, ist das richtige Ambiente, mein Freund. Das hässliche Lachen, das über die Lippen des Käufers drang, ließ Reginald Fletcher den Makler erschaudern. Dieser Mr. Grimes war eine unheimliche Person. Sein Äußeres hielt einen Vergleich mit einem wandelnden Fleischberg ohne weiteres stand. Sein Gesicht war aufgequollen wie das einer Wasserleiche, die Nase nur ein Klumpen und die kalten Knopfaugen verschwanden in den Fettpolstern. Und noch etwas fiel Fletcher auf. Etwas, das er an seinem Kunden bisher nicht bewusst wahrgenommen hatte. Einen süßlichen, an Fäule erinnernden Geruch. Grimes bemerkte den Anflug von Ekel in den Gesichtszügen seines Gegenübers. Süffisant fuhr er mit seiner dicken, rötlich verfärbten Zunge über die wulstigen Lippen und streckte dem Makler seine offene Rechte entgegen, über die er einen weißen Handschuh gezogen hatte, als wolle er eine unappetitlich anzusehende Hautkrankheit darunter verbergen. Dürfte ich dann um die Schlüssel bitten? Selbstverständlich, Mr. Grimes. Hier. Danke, Mr. Fletcher. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in Ihrem neuen Heim. Und wenn Sie eines Tages mal wieder auf Suche nach einer Immobilie sind, dann... In diesem Moment grinste Mr. Grimes den Makler breit an und entblößte damit eine Reihe von schwarz-beigen Zahnstummeln, die lose im eitrigen Fleisch steckten. Dann zögern Sie nicht, uns anzurufen. Ich werde auf Sie zurückkommen. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Fletcher. Grimes war nun allein im Haus. Er schritt durch die einzelnen leeren Zimmer und inspizierte sie aufmerksam. In der ersten Etage fand er etwas Schwarzes unter einem offenstehenden Kippfenster auf dem Boden liegen. Es war eine tote Katze. Grimes hob das Tier, dessen Leichenstarre sich noch nicht ganz aufgelöst hatte, auf und hielt es dicht vor sein Gesicht. Ein toter Mensch wäre mir jetzt zwar lieber... Aber für den kleinen Hunger reichst du mir. Dienstag, 14.36 Uhr. Nervenklinik Bel Air, London. Hallo, Harry. Hallo, Dr. Gardner. Na, arbeiten Sie immer noch an dem Beet? Ja, das Unkraut ist in diesem Jahr besonders hartnäckig. Aber ich glaube, die Mühe lohnt sich. Auf jeden Fall. Machen Sie weiter so. Danke, Doktor. Harry Erskine nickte dem Doktor freundlich zu und wandte sich wieder den Pflanzen zu. Er war schon vor einigen Jahren in den Außendienst versetzt worden. Damals hatte er sich mit solcher Hingabe um den Garten der Anstalt gekümmert, dass ihm die Heimleitung dessen Pflege anvertraute. Inzwischen war aus dem verwahrlosten Gelände ein kleiner, idyllischer Park mit fantasievoll angelegten Blumenarrangements geworden. Doch nicht nur damit hatte sich Harry einige Privilegien erarbeitet. Er war auch noch nie durchgedreht. Niemand hatte je nach ihm schauen müssen. Und wenn er, wie jetzt, in seiner grünen Arbeitskleidung im Garten umherging, kümmerte es kaum jemand. Auch nicht Dr. Gardner, der an Harry vorbeischritt. nicht ahnend, dass heute ein besonderer Tag für seinen Patienten war. Ein Tag der Erinnerung. Ein Tag der Rache. Harry wartete, bis der Doktor in der Klinik verschwunden war. Dann lief er in den hinteren Teil der Anlage, schlüpfte gebückt durch zwei Hecken und erreichte ein kleines Loch, das er in jahrelanger Arbeit unter der meterhohen Mauer der Anstalt gegraben hatte. Darauf habe ich lange gewartet. Ich komme, London. Ich komme, Peter McKern. Dienstag, 19.47 Uhr, Soho, London. Bitte entschuldigen Sie den ganzen Trödel. Bestimmt halten Sie mich jetzt für eine Schwindlerin. Aber nein, Madame Altari. Die Einrichtung ist doch ganz passend für eine Geisterbeschwörung. Nicht wahr, John? Ja, sehr passend. Im ersten Moment dachte ich, auf einem zweitklassigen Jahrmarkt gelandet zu sein. Was von außen wie eine kleine, unscheinbare Wohnung mitten im schlechtesten Viertel von Soho ausgesehen hatte, entpuppte sich als eine wahre Attrappenschau. Falsche Spinnweben hingen von der Decke, Glaskugelimitationen standen auf den abgenutzten Möbeln, Plastikknöchelchen, Gummischrumpfköpfe und gezinkte Tarotkarten sah ich ebenfalls. Es war das volle Programm. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und den Ramschladen wieder verlassen. Oh, das wäre aber ein Fehler, Mr. Sinclair. Ein Fehler? Na, meinen Ramschladen wieder zu verlassen. Ich stutzte. Woher wusste die alte, gewitzt lächelnde Frau, was ich gedacht hatte? War sie etwa wirklich... Ein Medium? Doch, doch, Mr. Sinclair. Sie können mir ruhig glauben. Madame Altari, es tut mir leid, ich... Nein, mir tut es leid. Ich lese nur äußerst ungern in den Gedanken anderer Menschen, aber in Ihrem Fall blieb mir wohl nichts anderes übrig, um Sie von meinen reinen Absichten zu überzeugen. Verzeihung, habe ich was verpasst? Ja, so ähnlich. Wissen Sie, es ist nicht einfach, sich heutzutage als Wahrsagerin den Unterhalt zu verdienen. Und wenn sich mal jemand in meinen bescheidenen Salon verirrt, erwartet er eben den ganzen Hokuspokus. Das heißt, Sie ziehen hier tatsächlich nur eine Show ab? Für die meisten ja. Aber ich habe auch feste Kunden, die von Zeit zu Zeit etwas über ihr Schicksal erfahren wollen. Und ganz selten bekomme ich auch Besuch aus dem Jenseits. Wie diese Tote? Ganz richtig, Mrs. Collins. Und was genau hat diese Tote Ihnen erzählt? Nicht viel. Es war die unglückliche Seele einer Ermordeten, deren Tod nicht gesühnt worden war. Sie meldete sich, weil sie Hilfe brauchte. Ein Verbrechen liegt in der Luft. Aber solange ihr niemand glaubt, ist sie machtlos. Und was hat der Sohn des Lichts damit zu tun? Ich denke, das fragen Sie sie am besten selbst. Bitte, nehmen Sie Platz. Die Stühle waren klein und unbequem und der kreisrunde Tisch vor uns wirkte ziemlich wackelig. Auf der Tischplatte erkannte ich ein seltsames Muster, das als Intarsienarbeit das Holz durchzog. Ich blickte die Wahrsagerin fragend an. Oh, der Tisch ist alt, ja. Aber er besitzt Kräfte, von denen nur wenige Menschen wissen. Ah ja, ich verstehe. Gut, dann legen Sie jetzt Ihre Hände darauf. Sie beide. Sollen sich unsere Fingerspitzen berühren? Nein. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären die Antenne eines Fernsehgeräts, das nach einem Empfang sucht. Mhm. Den Rest werde ich erledigen. Und jetzt haben Sie etwas Geduld. Madame Altari schloss die Augen und presste die Lippen aufeinander. Minutenlang saß sie einfach nur so da, konzentriert, als würde sie in der Stille einem leisen Geräusch nachlauschen. Meine anfängliche Skepsis war inzwischen echter Neugierde gewichen. Gespannt wartete ich darauf, dass etwas passierte. Und dann, nach über 10 Minuten, war es soweit. Ein kalter Windhauch streifte uns und gleichzeitig öffnete Madame Altari ihre Lippen, warf ihren Kopf schmerzerfüllt zurück. Madame Altari? Sie will zu uns kommen, aber etwas hält sie fest. Eine Macht. Etwas Grauenvolles, so Schreckliches, dass sie... Wartet, sie kommt. Sie flüstert mir zu. Sie hat Schmerzen, so furchtbare... John! Ja, ich sehe es. Ein grünlich fluoreszierender Nebel war wie aus dem Nichts über dem Tisch erschienen. In seinem Zentrum verdichtete sich der Dunst zu einer wabernden Masse, die sich ständig bewegte, immer größer wurde. Und dann war sie da. Der Geist der Toten. Manifestiert in einer Traube aus Ektoplasma, Das Gesicht der Toten war schrecklich verzerrt, zeugte von unendlicher Qual. Fragen Sie! Jetzt! Wer bist du? Warum hast du mich gerufen? Susan! Susan! Madame Altari war auf ihrem Stuhl zusammengesackt. Die Beschwörung hatte sie viel Kraft gekostet. Ich stand auf, legte behutsam meine Hände auf ihre Schultern. Madame, wachen Sie auf, Madame, bitte! Ich habe Sie verloren. Sie waren ausgesprochen tapfer, Madame. Haben Sie mit ihr reden können? Ja. Können Sie ihr helfen? Ich hoffe es. Sie hat mir wichtige Informationen gegeben, die ich noch heute Abend prüfen werde. Gut. Das ist gut. Ich muss mich jetzt erstmal ein wenig ausruhen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Nein, nein. Machen Sie Ihre Recherchen. Ich komme schon zurecht. Aber Sie... Ein Mensch ist in Gefahr. Nun gehen Sie schon. Komm, John. Du musst zum Yard. Okay. Aber ich werde wiederkommen. Das verspreche ich Ihnen. Viel Glück, Mr. Sinclair. Danke. Und möge Gott Ihnen beistehen. Dienstag, 19.55 Uhr, South Kensington, London. Ach, du, was riechst du gut. Hey, Peter, gönn mir mal eine Pause, ja? Pause? Jetzt schon? Oh, Peter, du bist unmöglich. Wenigstens nicht langweilig. Mist, der Pizzaservice. Ein Glück, ich sterbe vor Hunger. Okay, ich geh schon. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Peter McCurtain hatte sich in den letzten Jahren kaum verändert. Weder äußerlich, noch was seine Einstellung zu Frauen anging. Und während seine neueste Eroberung schweißgebadet in seinem Bett lag und ihn verführerisch anblickte, band sich der geschäftstüchtige Computerfachmann gelassen ein Handtuch um die Hüfte, verließ das Zimmer und ging vergnügt zur Eingangstür. Es hat aber lange gedauert. Kein laut, du Dreckskerl. Peter McCurtain stockte der Atem. Leichenblass starrte er in die Mündung einer 45er Magnum, eine Waffe, deren Kugeln faustgroße Löcher reißen konnten. Der Mann, der den Revolver hielt, stand breitbeinig in der Diele und trug die Kleidung eines Gärtners. Ein Einbrecher, schoss es McCurtain durch den Kopf. Los, steh auf. Bitte, erschießen Sie mich nicht. Hoch mit dir. Was wollen Sie von mir? Weißt du, wer ich bin? Nein, ich kenne Sie nicht. Und ich werde auch niemandem etwas sagen, das verspreche ich. Sieh in mein Gesicht. Aber ich... Oh mein Gott. Urplötzlich tauchte die Vergangenheit vor Peters geistigem Auge auf. Susan, die Liebesnacht, der Mord, der Prozess. Und mit der Wucht eines heranrasenden D-Zugs traf ihn die Erkenntnis, dass der Mann, der ihn überfallen und nun in seiner Gewalt hatte, niemand anderes war als Harry Erskine, der irre Killer von Greenwich. Peter, was machst du? Wer ist sie? Eine Bekannte. Sie hat nichts damit zu tun. Los, vorwärts. Ich sagte vorwärts. Peter? Sag deiner kleinen Schlampe, sie soll im Schlafzimmer bleiben, dann passiert ihr nichts. Bleib im Schlafzimmer, Darling, komm nicht raus. Hast du etwa wieder? Er hat dir doch gerade gesagt, du sollst wegbleiben. Bleib ganz ruhig, Liebling. Wer ist dieser Mann? Was? Zu schade um dich, Püppchen. Nicht! Sie Schwein, sie Dreckiger! Zieh dich sofort an, oder du kannst dich neben sie legen. Peter McCurtain blickte in zwei mit abgrundtiefem Hass erfüllte Augen. Erskine war wahnsinnig, eine gewissenlose Tötungsmaschine, die keine Sekunde zögern würde, sein Leben auszulöschen. Wortlos zog Peter sich an und begann sich langsam darauf vorzubereiten, den nächsten Tag nicht mehr zu erleben. Musik. Dienstag, 20.34 Uhr, im alten Erskine House, Greenwich, London. Ich rufe dich, Herr der Schatten, Hüter der verlorenen Seelen, zeige dich mir. Den Keller des Hauses schien seit einem Vierteljahrhundert niemand mehr angerührt zu haben. Dicker Schimmel klebte an den Wänden, modrige Feuchtigkeit kroch durch alle Ritzen und die Luft stank nach Rattenkot. Besser hätte es für Mr. Grimes kaum kommen können. Er hatte auf den Boden einige Symbole gemalt und Wachskerzen aufgestellt, die den Raum in ein gedämpftes Licht tauchten. Mehr brauchte er nicht. Er wusste, dass der Dämon, den er nun anrief, erscheinen würde, denn es ging um einen Pakt. Einen Pakt, der für beide Seiten von Interesse war. Komm schon, na los, mach! Du hast mich gerufen. Das habe ich, Spuk. Und du hast nach deiner Niederlage in Schottland endlich einen neuen Unterschlupf gefunden, Grimes. Fang besser nicht an, mir meine Niederlagen vorzuhalten. Soweit ich weiß, hat dir der Sohn des Lichts schon mehrmals Verluste zugefügt. Es geht also um Sinclair. Auch, ja. Was hast du vor? Es ist an der Zeit, eine ungeliebte Minderheit unter den Dämonen zu vereinen. Du willst deinesgleichen zusammenbringen? Ja, Ghouls wie ich hausen überall hier in London. Ich kenne ihre Nöte, weiß aus eigener Erfahrung, dass sie sich verstecken müssen und gejagt werden. Sogar von anderen Dämonen. Ich werde sie suchen, sie zu meinen Verbündeten machen und eines Tages über London herfallen. Da wärst du aber nicht der Erste. Ich weiß. Solange Sinclair hier für Ruhe sorgt, habe ich kaum eine Chance. Aber mit dir an meiner Seite ist er so gut wie tot. Was genau willst du von mir? Ich brauche deine Rückendeckung. Dein Versprechen, dass mich der schwarze Tod in Ruhe lässt. Das kannst du haben. Der schwarze Tod leckt immer noch seine Wunden. Dann brauche ich noch einen Diener. Jemand, den du freigibst, der stark ist und mir hilft, Sinclair zu töten. Wie willst du Sinclair ausschalten? Er wird von alleine zu mir kommen. Von alleine? Dieses Haus hier hat eine ganz besondere Vergangenheit. Ein Verbrechen wird hier geschehen und der Sohn des Lichts wird kommen, um es zu verhindern. Einverstanden. Ich entlasse jemand, der einen Grund hat, Sinclair und sein Team zu hassen. Großartig. Wer ist er? Ein ziemlich dummer, gewalttätiger Charakter. Er hat vor einiger Zeit versucht, auf einem Jahrmarkt einen von Sinclairs Freunden zu töten und musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Ja, wunderbar. Wenn er versagt, kannst du ihn töten. Ich danke dir. Der Spuk verschwand, zerfaserte vor den Augen des Ghouls. Grimes stand zufrieden auf und verließ den Keller. Als er das Erdgeschoss erreicht hatte, hörte er ein lautes Pochen an der Hintertür. Mach die Scheißtür auf, verdammt! Na, wen haben wir denn da? Los, lass mich endlich rein! Fuck, wer bist du denn, Fettkloß? Mein Name ist Grimes. Mr. Grimes. Komm herein, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Oho, wer bist du denn dann? Man nennt mich den Duke. Von mir aus Duke. Aber ab jetzt trittst du mir mit etwas mehr Respekt entgegen, denn ich alleine entscheide, ob du lebst oder stirbst. Bist du völlig übergeschnappt, du Beschissener? Siehst du? Wenn du böse bist, holt dich der Spuk ganz schnell wieder in sein Reich. In was für einem Scheiß-Albtraum bin ich hier gelandet? Gelobe einfach bedingungslose Loyalität. Ich gelobe dir gleich die Zunge rauszureißen. Wie bitte? Ich tu, was du verlangst. So ist schon besser. Und damit du deine Ergebenheit gleich unter Beweis stellen kannst, habe ich einen Auftrag für dich. Einen Auftrag? Ja, du sollst jemanden töten. Und zwar einen Chinesen. Ich gab den Namen Susan Erskine in den Computer und der spuckte eine ganze Fülle von Zeitungsartikeln, Zeugenaussagen und psychiatrischen Gutachten aus. Ich überflog die Daten und kam schon bald dahinter, wer wohl das Ziel der Rache sein könnte. Peter McCurtain. Ich rief ihn an, doch niemand antwortete. In der Nervenklinik erfuhr ich schließlich, dass Harry Erskine vor einigen Stunden geflohen war. Eine schlimme Ahnung stieg in mir auf. Ich informierte Jane und fuhr mit meinem Bentley Richtung South Kensington. McCurtains Wohnung lag im ersten Stock eines modernen, vierstöckigen Gebäudes. Eine breite Treppe führte mich nach oben. Keine Antwort. Gerade wollte ich meinen Dietrich aus der Tasche holen, als die Wohnungstür rechts von mir aufgezogen wurde und eine grell geschminkte Frau neugierig ihren Kopf in den Flur steckte. Psst! Hallo, Sie! Ja? Sind Sie von der Polizei? Ja. Gott sei Dank sind Sie endlich da. Sie haben die Polizei gerufen? Natürlich. Hier in dieser Gegend hört man nicht alle Tage eine Schießerei beim eigenen Nachbarn. Sofort zog ich meine Beretta, nahm etwas Anlauf und prallte mit der Schulter gegen die Tür. Ich stürzte in die Diele, huschte vorsichtig von einem Raum in den nächsten. Und dann erreichte ich das Schlafzimmer. Eine rothaarige Frau lag auf dem Doppelbett. Auf ihrer Stirn klaffte ein hässliches Loch. Von McCurtain keine Spur. Verdammt! Ja? Zuko! Es brennt, mach dich bereit. Ich hol dich in 10 Minuten ab. Alles weitere später. In Ordnung, John, bis gleich. Zuko? Ja, John, ich komme. Tut mir leid, alter Junge, dass ich dich so überfallen muss, aber es geht um einen Mord, den wir vielleicht noch verhindern können. Wow, und wo? In einem Haus in Greenwich. Ist eine Rachegeschichte. Ich erzähl dir alles unterwegs. Okay, komm. Ist Shaw nicht bei dir? Nein, sie besucht eine Freundin in Chinatown. Verstehe. Sollen wir nicht lieber die Treppe nehmen? Nein, der Aufzug ist ja schon da. Guten Abend. Guten Abend. Da hat sich aber jemand lange nicht gewaschen. Komisch. Irgendwoher kenne ich den Typen. Ich weiß nur nicht... Der Fahrgast hatte den Stoppschalter betätigt und stierte nun regungslos auf das Tastenfeld. Zuko schaute mich verwundert an, und ich versuchte es zunächst auf die höfliche Art. Entschuldigen Sie, Sir, wir haben es eilig. Hören Sie nicht, setzen Sie den Aufzug wieder in Bewegung. Der Mann explodierte von einer Sekunde zur anderen. Wie ein Roboter schlug er zu, stieß mich zurück und ergriff Zukos Kopf. Das ist für dich, Chink! Nein, nicht! Mein Partner verdrehte die Augen und sackte zu Boden, wobei er mit seinem Körper das Tastenfeld streifte. Der Mann schien mich zu ignorieren, stürzte erneut auf Zuko zu und legte seine Hände um den Hals meines Freundes. Doch da rammte ich ihm mit voller Wucht meine Schulter in den Rücken. Endlich ließ der Unheimliche von Zuko ab und schlug um sich. Während ich den wütenden Hieben des unglaublich starken Mannes auswich, versuchte ich, meine Beretta zu ziehen. Doch mein Gegner war schneller. Blitzartig packte er mich am Arm und schleuderte mich 2-mal quer durch die kleine Kabine. Ich lag am Boden. Der Angreifer wollte nachsetzen, als der Lift plötzlich stoppte und die Tür aufschwang. Für einen Moment war mein Gegner abgelenkt. Keine Bewegung, Freundchen! Ich krieg dich noch, Sinclair! Stopp! Stehen bleiben! Ach, verdammt! Zuko! Wo ist er? Auf und davon! Oh. Geht's wieder? Ja, ja. Schon gut. Kanntest du den Kerl? Ja. Ich erinnere mich wieder. Der Typ nennt sich Duke. Er war einer der Jugendlichen in Upfield. Upfield? Ja, natürlich. Aber hatte Lionel Hampton ihn nicht getötet? Das dachte ich zumindest. Naja, dieser Duke hatte Bärenkräfte. Gut möglich, dass er kein Mensch mehr ist. Ein Untoter? Würde mich nicht wundern. Glaubst du, das hier hat was mit deinem Fall zu tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Und was machen wir jetzt? Wir? Sieh dich mal an, deine Beule wird immer größer. Hey, ich pack das schon. Bist du dir sicher? Ja, doch. Also gut. Dass dieser Duke uns attackiert hat, macht alles etwas komplizierter. Ich schlage vor, wir fahren zu Jane. Sie kann dich verarzten. Außerdem ist es mir lieber, wenn wir ab jetzt zu dritt unterwegs sind. Dienstag, 22.17 Uhr, auf der Peckham Road Richtung Greenwich, London. Schön langsam fahren. Wir wollen doch nicht die Bullen auf uns aufmerksam machen, oder? Nein, nein. Was hast du gesagt? Ich sagte nein, Sir. Nein, Sir. Wie nett du doch sein kannst. Warst du damals auch so nett zu Susan? Ich... Hm? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wieso? Hast du etwas... Vorsicht! Oh! Mach das noch einmal. Es tut mir leid, aber nun fangen Sie mal mit einer Kanone im Nacken. Pass auf, was du sagst, McCurtain. Da vorne rechts. Harry Erskine brauchte keine weiteren Anweisungen zu geben. Peter wusste genau, wohin er fahren sollte. Obwohl er das Haus seit Ewigkeiten nicht mehr besucht hatte, fand er den Weg mit traumwandlerischer Sicherheit. Verschwommen schälte sich das Gebäude aus dem Nebel, der langsam von der Themse her auf das Land kroch. Das Haus lag einige Meter von der Straße entfernt in einem kleinen Waldgebiet. McCurtain fuhr den Wagen an den Seitenstreifen und schaltete den Motor ab. Gut. Und jetzt steig aus. Können wir denn nicht nochmal über alles reden? Aussteigen! Die beiden Männer schritten auf die Eingangstür zu. Peter überlegte, ob er einen Fluchtversuch unternehmen sollte, denn wenn sie das Haus erst einmal betreten hatten, war alles vorbei. Noch 6 Meter, noch 5. Peter schaute sich um, kämpfte mit sich selbst und dann riskierte er es. Ja! Peter hatte das Gefühl, als hätte jemand sein linkes Bein mit ungeheurer Wucht weggerissen. Er fiel, spürte, wie das warme Blut aus der Wunde an seinem Oberschenkel entlang lief. Oh, mein Bein! Steh auf! Ich kann nicht! Steh auf! Was soll das? Warum tun Sie mir das an? Ich habe hier noch nicht einmal angefangen. Und jetzt zurück mit dir. Zum Haus! Geh rein. Was haben Sie mit mir vor? Das musst du noch früh genug erfahren. Setz dich da auf den Boden und verbinde deine Wunde. Uns bleibt noch etwas Zeit. Wie recht Sie doch haben. Was zum... Erschrecken Sie nicht, Harry. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Mein Name ist Grimes. Mr. Grimes. Und das hier ist mein Diener. Los, Duke, zeig ihm, was du kannst. In Ordnung, Chef. Bleib weg oder ich schieße. Bitte, schießen Sie. Ich tue es. Fuck! Der Kerl hat mir in die Brust geschossen! Hast du die Kugel wieder ausgespuckt? Ja. Was soll das? Warum stirbt er nicht? Weil er schon tot ist. Genau wie ich. Harry Erskine hatte nicht die geringste Ahnung, was hier gespielt wurde. Aber instinktiv zögerte er, gegen die Fremden zu kämpfen. Er fühlte, dass dieser Grimes nicht sein Feind war, dass sie beide etwas teilten. Den unbändigen Hass auf die Gesellschaft. Harry ließ die Waffe sinken und blickte Grimes ungläubig an. So ist es gut. Nun können wir wie vernünftige Männer reden. Was suchen Sie hier? Ich bin der Besitzer des Hauses, Mr. Erskine. Woher kennen Sie meinen Namen? Sagen wir, die Geschichte des Hauses war ausschlaggebend für den Kauf. Mir war von Anfang an klar, dass Sie mit Ihrem kleinen Freund hier auftauchen würden. Was Sie nicht sagen. Oh ja, und eigentlich bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet, denn wegen Ihrer Rache läuft mir mein Erzfeind direkt in die Arme. Ihr Erzfeind? Ein Oberinspektor. Er ist Ihnen auf den Fersen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich um den Mann. Wer sind Sie? Ein Gangster? Nein, ein Ghoul. Was ist ein Ghoul? Sowas wie ein Punk? Nein. Ich bin ein Dämon, ein Untoter. Ich ernähre mich von Leichen. Und ich kann nicht sterben. Erzählen Sie keinen Müll, Mann. Oh, versuchen Sie es. Schießen Sie. Treiben Sie es nicht so weit. Nein, wirklich. Schießen Sie. Aber nicht doch in den Arm. Hier, direkt in den Kopf. Ich tue es. Nur zu? Vielleicht glauben Sie mir ja dann. Na los doch. Na endlich! Das glaube ich nicht. Das ist doch... Nicht möglich. Was wollen Sie von mir? Eigentlich gar nichts. Töten Sie Ihren Gefangenen. Es ist aber noch nicht so weit. Nicht? Wann denn? Um Mitternacht. Oh, wie hübsch. Und was haben Sie danach vor? Danach? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich mich irgendwo verstecken, untertauchen. Mr. Erskine, darf ich Ihnen ein Angebot unterbreiten? Ein Angebot? Ja. Hören Sie gut zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Wir erreichten Greenwich eine halbe Stunde vor Mitternacht. Der Nebel war inzwischen recht dicht geworden. Trotzdem fanden wir das Haus schnell. Ein roter Mustang parkte davor. Über Funk ließ ich das Kennzeichen überprüfen. Der Wagen gehörte Peter McCurtain. Wir waren also auf der richtigen Spur. Ich parkte den Bentley hinter einem alten, fast völlig verfallenen Kiosk und wandte mich an meine Freunde. Da wären wir. Okay, ich schlage vor, dass einer von uns hier im Wagen bleibt. Warum seht ihr beide mich so an? Naja, Jane, dieser Duke hatte es auf mich abgesehen. Es wäre besser, wenn ich mich um ihn kümmern würde. Also gut, dann spiele ich eben wieder mal die Rückendeckung. Aber nicht zu lange. Wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, holst du Verstärkung. Alles klar. Viel Glück, ihr beiden. Danke. Sieht alles ruhig aus. Etwas zu ruhig für meinen Geschmack. Wir sollten uns trennen. Gute Idee. Ich nehme den Vordereingang und du die Hintertür. Alles klar, Meister. Dann bis gleich. Während Zuko leise wie ein Panther davonlief, huschte ich geduckt zur Häuserwand und schlich vorsichtig zur Eingangstür. Wenn sie abgeschlossen war, würde ich das Schloss knacken müssen. Die Tür war offen. Seltsam. Entweder hatte ich Glück oder ich wurde erwartet. Ich zog meine Beretta und drückte behutsam meine Hand gegen das Holz. Dann streckte ich meinen Kopf durch den Spalt und schaute in das Innere. Nichts. Lediglich der Geruch von Moder und Fäulnis schlug mir entgegen. Ich drückte die Tür so weit auf, dass ich hindurchschlüpfen konnte und betrat das Gebäude. Halbdunkel umgab mich, schwer mit Blicken zu durchdringen. Einen Schritt ging ich voran, machte noch einen. Mist! Deine Feinde können hinter jeder Ecke lauern, schoss es mir durch den Kopf. Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gebracht, da lag ich auch schon am Boden und hörte die Vöglein zwitschern. John! Hey, John! Wach auf, verdammt! Mann, ist ja gut. Du bist auch nicht mehr das, was du mal warst. Wieso? Jeder Hieb legt dich sofort auf die Bretter. Ach ja, und wie kommst du hierher? Naja, jedenfalls sind wir im Keller. Mir ist so kalt. Wer ist das? Peter McCurtain. Sein Bein ist verletzt und die Wunde hat sich entzündet. Bitte, retten Sie mich vor diesen Irren. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Harry Erskine schon irgendwie aufhalten. Erskine ist aber nicht unser einziges Problem, John. Nicht? Hier lässt ein ganz anderer die Puppen tanzen. Ein alter Bekannter von dir. Grimes, der Ghoul. Grimes? Ja, er hat sich mit Erskine verbündet. Und er hat noch einen Partner. Jemand, den wir schon kennen. Sag es nicht, Duke. Ja, die drei bilden zusammen ein schönes Trio infernal. Na, großartig. Und was machen wir jetzt? Da bin ich auch überfragt. Die Waffen hat man uns weggenommen. Erskine hat jetzt ein Kreuz. Mist. Es sieht schlecht aus, nicht wahr? Keine Angst, Peter. Wir schaffen es schon. Vorsicht, John. Da haben wir ja alle zusammen. Grimes! Keine falsche Bewegung, Sinclair. Oder ich verpass dir ein Loch, wo du es nicht gebrauchen kannst. Wie mutig! Die Beule steht dir, Geisterjäger. Und du siehst immer noch aus wie eine halbverdaute Pizza. Nein, wie lustig. Darf ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Harry Erskine. Beeindruckend. Jetzt gibst du dich schon mit Irren ab. Harry ist nicht irre. Vom Rache besessen vielleicht. Aber noch lange nicht wahnsinnig. Das macht ihn nur noch verabscheuungswürdiger. Halt die Fresse, Sinclair. Das kommt davon, wenn man so unfreundlich ist. Was habt ihr mit uns vor? Na was wohl? Wir werden euch töten. Ach ja, und wann? Sofort, wenn Harry seine Rache vollendet hat. Eine Rache, auf die er 25 Jahre gewartet hat. Damit kommt ihr nicht durch. Wenn du damit deine kleine Freundin meinst, die draußen im Wagen wartet, muss ich dich enttäuschen. Der Duke nimmt sich gerade ihre an. Ach, du Verdammter! Na, na, na! Wir haben schon genug Freundlichkeiten ausgetauscht. Hört ihr? Mitternacht. Eure Zeit ist abgelaufen. Nein, bitte nicht. Los, Harry. Mach ein Ende. Ja, Grimes. Nein, ich will nicht. Das Messer weg, Erskine. Warum sollte er? Jetzt endlich wirst du für deine Tat bezahlen. Nein. Peter McCurtain. Nein! Was war das? Gerade als Harry dem Wehrlosen das Messer in die Rippen stoßen wollte, wurde er wie von einer unsichtbaren Faust hart zur Seite geschleudert. Völlig verdutzt starrte er Grimes an. Doch der wusste auch nicht, was passiert war. Und dann geschah etwas, womit niemand von uns gerechnet hatte. Eine helle, schemenhafte Gestalt erschien plötzlich mitten im Raum. Ein Geist. Susan Erskine. Verdammt! Wer ist das? Das kann doch nicht! Während Harry mit blankem Entsetzen in den Augen auf allen Vieren zurückwich, hob Grimes den Revolver und zielte auf die Erscheinung. Doch bevor er abdrücken konnte, wurde ihm die Waffe von einer unsichtbaren Macht brutal aus der Hand gerissen. Meine Hand! Meine Hand! Dafür werdet ihr mir büßen! Ihr alle werdet dafür zahlen! Er haut ab! Ich muss ihm hinterher! Gut, John, lauf! Ja. Auch du musst jetzt gehen. Dies hier ist nicht für deine Augen bestimmt. Was ist mit Peter? Du kannst ihn mitnehmen. Nein! Ihr dürft mich nicht hier lassen! Geht jetzt! Sofort! Oder mein Zorn trifft euch ebenfalls! Der Geist starrte Zuko mit kalten, absolut entschlossenen Augen an. Der Chinese nickte kurz und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, packte er den Schwerverletzten und zerrte ihn über den Boden. Kaum, dass sie den Raum verlassen hatten, krachte die Tür hinter ihnen ins Schloss. Nein! Danke. Ich danke Ihnen. Das brauchen Sie nicht. Halten Sie es noch einige Minuten aus? Ja, ja, bestimmt. Allmächtiger. Für einen Moment starrten die beiden Männer auf die verschlossene Tür. Welcher Horror sich dahinter abgespielt hatte, konnten sie nicht einmal erahnen. Aber sie wussten, dass der Fall Erskine hier und jetzt ein Ende genommen hatte. Grimes rannte wie der Teufel. Nicht nur, dass er einen kleinen Vorsprung hatte, auch der Nebel kam ihm zugute. Doch ich war schneller, holte Meter für Meter auf, als ich plötzlich die Schüsse hörte. Jane! Ich wusste sofort, wer den Schrei ausgestoßen hatte. Abrupt änderte ich die Richtung, lief so schnell ich konnte zur Straße. Und dann erkannte ich die Umrisse meines Bentleys. Die Beine des Untoten ragten aus der Fahrertür. Kampfgeräusche drangen an mein Ohr. Ich mobilisierte alle meine Reserven, erreichte den Wagen und riss mit aller Kraft am linken Bein des Dämons. Wertzung! Ich legte auf ihn an, doch er tat mir die Beine weg. Hart prallte ich mit dem Rücken auf den Asphalt, schlug mit dem Hinterkopf auf. Wieder explodierten Sterne vor meinen Augen und mitten im Sternhagel sah ich einen Schatten auf mich zustürzen. Jetzt mach ich dich alle! Der Zombie krachte neben mir auf den Boden. Die Silberkugeln hatten den Untoten von seinem Dasein erlöst. Mühsam kam ich wieder auf die Beine, kletterte in den Innenraum des Bentleys. Jane lag bewegungslos da. Ich ergriff ihre Hand, fühlte nach dem Puls. Das Herz schlug. Erleichtert tätschelte ich ihre Wange. Jane! Jane, komm zu dir! Oh, shit. Hättest du nicht ein bisschen früher kommen können, John? Ich bin auch froh, dass du noch lebst. In dem Keller fanden wir keine Spur von Harry Erskine. Kein Blut, keine Kleidung, nichts. Nur mein Kreuz, das der Mörder mir abgenommen hatte, lag in der Mitte des Raumes auf dem Boden. Peter McCurtain wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Wunde verheilte schnell und nach wenigen Tagen entließen ihn die Ärzte wieder. Trotzdem war ich nicht glücklich über den Ausgang des Falles. Viele Menschen hatten ihr Leben lassen müssen und Grimes, der Ghoul, war entkommen. Aber ich wusste, dass ich ihm eines Tages wieder begegnen würde. Diesmal hatten wir verloren und keiner von uns wusste, wie es beim nächsten Fall sein würde.